إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونبرأ من الحول والقوة إلا إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربي إني أسألك وأنت في عليائك أن ترزقني الإخلاص في القول والعمل. ليبقش في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتنك الله سبحانه وتعالى für die Ni'ma der Rechtsleitung. Und ich danke ihn, subhanahu wa ta'ala, dafür, dass er uns hier versammelt hat, um ihn, subhanahu wa ta'ala, zu gedenken. Bevor ich, inshallah ta'ala, mein Thema anfange, über das ich sprechen möchte, möchte ich, inshallah ta'ala, drei Themen vorher ansprechen, inshallah ta'ala. Und diese drei Themen sind von großer Wichtigkeit. Thema Nummer 1, liebe Geschwister, ist, wir wissen, dass es in unserer Religion eine Pflicht ist, nach Wissen zu streben. Talabul ilm, Fariida, ist eine Pflicht, nach Wissen zu streben. Und diese Pflicht gilt sowohl für den Mann als auch für die Frau. Und eine der ersten Sachen, die ein Muslim überhaupt wissen muss, ist, Allah subhanahu wa ta'ala zu kennen. Wie er ihn subhanahu wa ta'ala anbetet und wer Allah subhanahu wa ta'ala ist und wie er ihn subhanahu wa ta'ala anbetet. Das ist die Basis. Und einer der wichtigsten, wenn nicht das Wichtigste überhaupt, was man wissen muss. Und dann kommt eine sehr, sehr wichtige Sache, liebe Geschwister, wo der Muslim eigentlich dies nicht vernachlässigen darf. Weil diese Sache, auf dieser Sache basiert auch eine sehr, sehr wichtige Anbetung. Und diese Anbetung ist zum Beispiel das Gebet. Das Gebet. Und wir wissen, wenn wir beten, lesen wir den Koran. Oder nicht? Und Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, in einem Hadith, der sahih ist, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Was bedeutet dieser Hadith? Dieser Hadith bedeutet, dass das Gebet hat keinen Wert, ist ungültig, nicht gültig für denjenigen, der nicht mit Fatiha das Gebet liest. Und wir wissen auch, dass eine der Voraussetzungen ist auch, dass man Fatiha zumindest richtig liest. Und deswegen sagen die Gelehrten, liebe Geschwister, وتجويد القرآن حتم لازم من لم يرتل القرآن فهو آثم. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Was bedeutet وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا? Das bedeutet, lies den Koran so, wie er gelesen werden muss. Mit seinen Regeln, mit seinen Ahkam. Und deswegen, liebe Geschwister, aus diesem Anlass gibt es, alhamdulillah, hier bei uns in Deutschland die Möglichkeit, das zu erlernen, wie man den Koran richtig liest. Und da gibt es eine Internetseite, alhamdulillah, die heißt www.darumislam.de. Auf dieser Seite gibt es Unterricht, Tajweed-Unterricht, von einem Bruder, Jazahullahu Khairan, der diese Sache von Shuyukh gelernt hat und eine Ijaza darin hat und dieses Wissen weitergeben kann. Und für diese Sache musst du nicht 200 Kilometer fahren oder 300 Kilometer fahren. Ich weiß, dass unsere Himmel leider sehr, sehr tief sind. Wir sind nicht wie die Salaf al-Salih, die tausende von Kilometern gereist sind zu Fuß, um den besseren Sanad al-Hadith zu haben. Ich weiß das nicht, dass das nicht der Fall bei uns ist. Aber die Sache ist einfach, statt dass du vor dem Fernseher sitzt abends und dir Serien anschaust oder Fußballspiele oder Wettkämpfe anschaust, setz dich eine Stunde vor dem Computer hin und lerne das. Lerne, wie du Koran liest. Ich sage nicht, du musst perfekt sein. Du musst ein Gelehrter in Tajweed sein oder ein Qari sein. Sondern lerne wirklich nur das, womit du liest. Zumindest Taqliden. Wenn du diese Ahkam nicht lernen kannst, dann zumindest, dass du Taqlid. Und deswegen dieser Ilm von Koran, wie wurde der aufrecht gehalten? Nicht nur durch die Bücher, sondern mit Tawatur. Einer lernt von dem anderen, von dem anderen, von dem anderen, bis zu dem Qurra von Sahaba radhiyallahu anhu. Und deswegen muss man den Ilm von Koran lesen auch mündlich nehmen von einem Lehrer. Und deswegen, liebe Geschwister, meine Nasiha, wallahi, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, man yuridillahu bihi khayran. Mit demjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala was Gutes möchte, was Gutes vorhat, was macht er? Den gibt er nicht viel Geld oder viel Besitz, sondern yufaqqihu fid din. Und der größte Fiqh ist, dass du den Koran auswendig lernen kannst. Und yani, es gibt so viele Ahadith, die al-Fadl von Koran haben und von Koran lernen. Reicht schon, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, die Stufe im Paradies kannst du selbst bestimmen, hier. Wie? Indem du Koran lernst. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala zu dir um al-Qiyamah sprechen wird. Iqra wa rattil. Guck mal, Iqra wa rattil. Nicht einfach, nee, ist einfach. Alhamdulillah, rabbil alamin, rahman, rahim, malik, yawm din. Iqra wa rattil. Lies. Und lies so, wie du in der Dunya schön gelesen hast und rezitiert hast. Deine Stelle in Jannah wird diese Stelle sein, von dem letzten Vers, den du kannst. Und deswegen, liebe Geschwister, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt auch, Inna Allah la yarfa'u bihada al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala erhöht deine Stelle mit diesem Buch und kann dich auch mit diesem Buch erniedrigen. Deswegen seht ihr, subhanallah, heute, es gibt kein Buch, den man auswendig lernen kann und den man auch dann wortwörtlich wiedergeben kann, außer dem Koran. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala es so leicht gemacht hat. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Allah subhanahu wa ta'ala hat es vereinfacht, Gibt es jemanden, der clever ist, dass er das lernt? Und deswegen, liebe Geschwister, wir sehen, dass subhanallah, du siehst einen Bruder und einen anderen Bruder. Und du lernst die beide kennen. Und der eine Bruder, über den anderen Bruder wird gesagt, MashaAllah, dieser Bruder kann Koran auswendig. Und der andere kann nicht Koran auswendig. Und automatisch sagst du zu dem Bruder, der Koran auswendig kann, MashaAllah. Der kann Koran auswendig. Guck mal, was das für eine Erhebung ist. Ein Scharaf. Eine Ehre. Und deswegen muss es ein, genauso wie, subhanallah, in den materialistischen Dingen, Dunya-Dingen, wir sehen, einer fährt ein Auto, ein schönes Auto, ein BMW. Ah, guck mal, der hat BMW. Muss ich auch haben. Irgendwie. Oder ein Mercedes. Oh, guck mal. Guck mal, derjenige, der Koran auswendig kann. Warum sagst du nicht, und das ist halal, hier darfst du ihn beneiden. In diesem Fall. Warum sagst du nicht, oh, guck mal, der kann Koran auswendig. Warum kann ich nicht auch Koran auswendig? Und ich wiederhole immer diese Aussage von einem, der Shuyukh, der gesagt hat, viele Leute, auch ältere Leute, sagen, oh, das ist schon zu spät für mich, um Koran auswendig zu lernen. Nein. Warum zu spät? Nimm dir vor, Koran auswendig zu lernen, hab die Nähe, die Absicht, auch wenn du nur eine Ayah am Tag auswendig lernst. Entweder bi'idnillah ta'ala, in einigen Jahren, egal wie lange es dauern wird, 10 Jahre, 20 Jahre, egal wie lange es dauern wird, kannst du irgendwann mal den Koran auswendig. Oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala dein Ajal schon vorher geschrieben hat, bist du inshallah ta'ala gestorben mit der Absicht, Koran auswendig lernen zu wollen. Und wir kennen den Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. Wallahi, ich kenne meine Oma, Allahu a'lam, mit 40 oder mit 50 hat sie angefangen, Koran auswendig zu lernen. Ist Analphabetin, Ummiya. Kann Surat al-Baqarah auswendig. Kann einige Ajza vom Koran auswendig. Eine alte Frau mit 50 fängt an, Koran auswendig zu lernen. Einige Frauen, die bei meiner Mutter gelernt haben, Analphabeten, ältere Frauen, über 50, können Koran bis Surat Qaf. Momentan. Aber jeden Tag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Jeden Tag. Also seit einigen Jahren. Wo sind wir? Die Shabab. Die nur sich beschäftigen, über andere Leute zu urteilen. Der hat langen Bart, der hat kurze Bart, der hat lange Gewand, der hat kurze Gewand. Der hat schöne Stimme, der hat nicht gute Stimme. Der spricht nicht, der hat Angst, der hat keine Angst. Wen interessiert das? Kümmere dich um dich selbst. Lerne. Wallahi, wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man sehen, dass man nach einiger Zeit was einiges gelernt hat und einiges drauf hat, weil man sich mit diesen nebensächlichen Dingen nicht beschäftigt hat. Und deswegen rate ich, dass eine Möglichkeit, die viele andere Leute nicht haben. Geht auf diese Seite, lernt den Koran, inshallah ta'ala, und strengt euch an und sagt Allah subhanahu wa ta'ala um diese Gabe und um diese Gnade dankbar. Und wie gesagt, das ist eine Sache, du sitzt dich zu Hause hin und du lernst. Du musst nicht dahin fahren. Normalerweise die Regel bei den Gelehrten, was heißt das? Was ist die Regel bei den Gelehrten? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Normalerweise. Deswegen nennt man es auch Talabul Ilm. Betteln nach Wissen. Heute, man gibt und die Leute sagen, nee, danke, ich habe Besseres zu tun. Oder ich weiß schon. Das habe ich schon gehört. Oder das kenne ich schon. Subhanallah. Diese Sitzung, wo die Engel hier sind, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt später, wo Allah subhanahu wa ta'ala يعني يباهي الله سبحانه وتعالى guck mal meine Engel, guck mal meine Diener, wie die in meinem Haus sitzen und mich erwähnen und mich gedenken. يباهي الله سبحانه وتعالى. Danach sagt Allah سبحانه وتعالى قوموا فقد غفرت لكم. Steht auf, euch wurde vergeben. Auch wenn du der größte Gelehrte wärst, sitzt hin. Nimm den Ajr, hast du Ajr genug? Und deswegen sage ich, liebe Geschwister, Wissen ist heute wirklich verstreut. Aber ayna tullabul ilm? Wo sind die Leute, die nach Wissen streben wollen? Wir kennen, subhanallah, Geschichten von Sahaba, die an der, und Salaf Salih, die während der stärksten Sonnenstunden in der Wüste an der Tür von Imam Malik gewartet hat, wartet darauf, dass Imam Malik rauskommt, um von ihm was zu nehmen. Und so viele Geschichten gibt es über die Gelehrten und ihre Talab al-Ilm. Und wenn ihr alle Biografien liest von den Gelehrten, 99,99% der Gelehrten, alle siehst du in seiner Biografie immer, Rihlatuhu Bab, ein Kapitel, Rihlatuhu fi Talab al-Ilm. Muss! Immer, Biografien von Gelehrten gehört immer dazu, Rihlatuhu fi Talab al-Ilm. Seine Ausreise, um nach Wissen zu streben. Seine Geschichte in Jihad fi Sabilillah. Seine Geschichte in Wahrheit sprechen. Qawlul Haq. Und. Wo findest du das heute bei den Gelehrten? Leider nicht mehr so oft. Wallahu musta'an. Die zweite Sache, liebe Geschwister. Die Brüder in Frankfurt. Die Brüder von Da'wah FFM. Masha'Allah. La uzakihim ala Allah. Die strengen sich an und bemühen sich, Masha'Allah, vor allem im Raum Frankfurt, für die Da'wah. Und ihr wisst, dass die Da'wah Unterstützung braucht. Und deswegen bitten die euch, die haben hier so kleine so Visitenkarten ausgedruckt, da sind auch Bankdaten drauf. Wer unterstützen kann, soll unterstützen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird jeden belohnen. Und vor allem, wenn es, die Brüder sagen, vor allem, wenn es eine regelmäßige Unterstützung ist, wäre das sehr, sehr gut. Deswegen, inshallah ta'ala, unterstützt diese Brüder. Barakallahu fikum. Die dritte Sache, das ist eine akute Sache. Und das betrifft unsere Brüder und unsere Geschwister in Somal. Wallahi, liebe Geschwister, in uns befindet sich kein Khair und kein Iman, wenn in unseren Herzen sich nichts bewegt für diese Brüder und Schwestern. Wallahi, ist es eine Schande. Eine Schande für die Muslime, zuzugucken, was dort passiert, und es bewegt sich nichts. Es ist eine Schande, ruhig zu schlafen, eine Schande zu essen und das Essen zu schmecken, während diesem Zeitpunkt unsere Geschwister im Islam hungern und leiden. Und die Schande wird größer. Es geht nicht nur um Hunger, liebe Geschwister. Es geht nicht nur um Hunger, liebe Geschwister, sondern es geht darum, dass diese Geschwister diesen Leuten geliefert sind, die in einer Hand die Bibel haben und in der anderen Brot oder Reis. Kennt ihr die Geschichte von einer Schwester, die mit 7 Kindern 700 Kilometer lang zu Fuß gelaufen ist, weil sie hungrig ist, um nach Essen zu suchen? Und dann, als sie an der Grenze angekommen ist, liebe Geschwister, steht dann da ein Kafir und sagt, legt den Koran auf den Boden und sagt, tritt auf den Koran und dann bekommst du was zu essen. Und wisst ihr, was diese Mu'mina, dessen Füße man küssen soll, Wallahi. Wallahi, diese Füße muss man küssen. Sie verweigert das. Und sagt, lieber sterbe ich, als auf den Koran zu treten. Wallahi, liebe Geschwister, wir können nicht beschreiben, was Hunger bedeutet. Weil wir noch nie gespürt haben, was Hunger ist. Ich fahre 40, 50 Kilometer weit, damit ich in einem Restaurant esse. Ich suche mir welchen Restaurant aus, wo ich esse. Wal'iyadu billah. Und andere Leute finden nichts zu essen, Wallahi. Sie guckt sich ihre Kinder an, die sterben. Vor Hunger. Wo ist unser Islam? Wo ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sagt, la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wo ist unser Glaube? Wo? Indem du sagst, du bist Muslim. Wo ist unsere Männlichkeit, liebe Geschwister? Wallahi, ist eine Schande. Wallahi, wir müssen um uns weinen. Wallahi. Diese Leute, die werden geprüft. Diese Leute, wenn sie sterben, sie kriegen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn wir sterben, was wollen wir Allah sagen? Was haben wir als Ausrede? Was? Wallahi, jeder soll sich fragen. Uqsimu billahi al-azim. Dass jeder einzelne von uns vor Allah subhanahu wa ta'ala Rede und Antwort stehen wird. Für jeden Muslim, der hungert. Für jeden Muslim, der gefoltert wird. Für jeden Muslim, der getötet wird. Für jede Schwester, die vergewaltigt wird. Für jeden Tropfen Blut von einem Muslim. Jeder von uns wird gefragt. So, jetzt du mit langem Bart und kurzer Kleidung, bereite eine Antwort vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wir schmeißen Essen weg. Unsere Kinder können sich Kleidung aussuchen. Tausende Kleider. Und du siehst deine Geschwister. Und wallahi, was mich richtig traurig gemacht hat, ihr seht, wie das auch medial jetzt ausgenutzt wird. Das wird medial ausgenutzt. Der Papst persönlich hat diese Woche aufgerufen dazu, in Somalien, nach Somalien zu gehen, um zu arbeiten. Der Papst persönlich. In der Bild-Zeitung auf der ersten Seite. In allen Fernsehkanälen. Red Nose Day, RTL. Alle rufen zu Spenden auf. Wo ist Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wo? Wo sind unsere Shabab? Wo sind unsere Jugend? Warum können wir wo sind die Hilfsorganisationen? Wo? Warum können wir nichts gründen? Und Spenden sammeln, und ich bin persönlich bereit, jede Hilfsorganisation, ich bin persönlich bereit, mitzugehen. Wo? Warum macht keiner was? Wallahi, es ist eine Schande. Es ist wirklich eine Schande. Deswegen, meine Geschwister, ich wollte mich in erster Linie damit erinnern, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala wird uns fragen. Und deswegen ist jetzt, momentan, eine Pflicht für jeden Muslim, zumindest zu spenden. Dua zu machen, wenn nicht persönlich zu helfen. Ihr kennt die Sachlage im Fiqh, dass in erster Linie die Pflicht wird, ist eine Pflicht für diejenigen, zum Beispiel in der Stadt, wird das für alle Muslime in der Stadt. Und dann verbreitet sich immer die Pflicht, bis der Schaden behoben wird. Die Pflicht verbreitet sich erst und hört dann erst auf, wenn die Sachlage behoben ist. Das heißt, es ist Pflicht für jeden Muslim, seine Brüder zu verteidigen. Das heißt, es ist Pflicht für jeden Muslim, seine Brüder zu unterstützen. Es ist Pflicht für jeden Muslim, die Gefangenen zu befreien, bis alle wieder frei sind, bis alle Probleme wieder gelöst sind. Solange das nicht der Fall ist, besteht die Pflicht für mich, für dich und für jeden Einzelnen. Und diese Sache, das ist keine Meinungsverschiedenheit und keine Aussage von mir, die ich einfach so blabber, sondern das ist Ijma'. Diese Sache kannst du in jedem Kitab von Fiqh finden, unter verschiedenen Themen wie Babdaf As-Sa'il. Das war zu diesem Punkt. Jetzt kommen wir inshallah ta'ala zu dem Thema, was ich inshallah ta'ala für heute vorbereitet habe. Der Thema, liebe Geschwister, jeder von uns, jeder Mensch hat Wünsche im Leben und Träume. Und jeder versucht, diese Träume und diese Wünsche zu verwirklichen. Und diese Träume sind unterschiedlich und verschieden von Person zu Person. So sehen wir die Gläubigen und vor allem die Leute, die eine hohe Himma haben, die hohe Ziele anvisieren, Wir sehen, dass diese Leute ihre Himma oder ihre Träume und ihre Ziele begrenzen sich nicht nur auf Dunya, sondern sind weiter und gehen bis zu Al-Akhira. Und so sehen wir, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, man kana yuridu al-ajilata, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura, wa man arada al-akhira, wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu ha'ula'i, wa kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik, وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله سبحانه وتعالى sagt in dieser Aya sinngemäß, man كان يريد العاجلة. Es gibt Leute, die wollen einfach العاجلة. العاجلة ist الدنيا, die schnelle Belohnung. Der will hier schön leben. Der will hier keine Opfer bringen. Was ist mit dem? Der bekommt das, was er haben möchte. Der bekommt seinen Lohn hier. Aber der Schlaue ist derjenige, der den Akhira anvisiert. Der die späte Bezahlung anvisiert und als Ziel genommen hat. Was mit dem? Den wird Allah subhanahu wa ta'ala dann auch das geben, was er erhofft hat. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß im Ende des Verses, انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. Allah subhanahu wa ta'ala macht den einen besser als den anderen. Weil jeder ist auch anders. Derjenige, der sich mehr anstrengt, wird auch derjenige sein, der auch mehr bekommt. Und derjenige, der weniger sich anstrengt, wird der auch weniger bekommen. Das ist eine logische Sache. وَلَا الْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. Und الْآخِرَة ist die höchste Stufe und der beste Lohn. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Wer Dunya haben möchte, den geben wir. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. Und wer Al-Akhira haben möchte, der bekommt Al-Akhira, sein Lohn Al-Akhira, und wir belohnen die Dankbaren. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. Und deswegen sehen wir, liebe Geschwister, diese zwei Sorten von Menschen. Die eine Sorte hat wirklich nur Ziele in Dunya und träumt nur von Dunya. Ich will Geld, Autos, Frauen, Häuser, Urlaub. Al-Muhim, nur Dunya. Das ist sein Ziel. Und an diesem Ziel kennt er kein Halal und kein Haram. Al-Halal ist das, was er erreichen kann, und Al-Haram ist das, was er nicht erreichen kann. Khalas. Das ist sein Maßstab von Halal und Haram. Und diese Leute, was mit denen? Das sind die Leute, die dann das erreichen, was sie auch als Ziel sich genommen haben in Dunya und Kharas. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ. Was bedeutet das? Das bedeutet, ihr isst, yani, ihr nehmt das Erbe, auch was euch nicht zusteht, alles. Auch was euch nicht zusteht, nehmt ihr. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Ihr liebt das Leben und das Dunya, eine sehr, sehr große Liebe. Weil Dunya zu leben ist eine Fitra. Ist normal. Eine Liebe zu empfinden für Dunya ist eine normale Sache. Aber das Übertreiben darin, das ist nicht normal. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Und dann guckt mal Koran, Allahu Akbar. Und dann kommt Allah subhanahu wa ta'ala weit direkt. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا. Allahu Akbar. Wenn die Erde sich bebt, دَكَّا دَكَّا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Dann, in diesem Moment, wenn die Erde sich bebt. يوم القيامة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. Und dann wird die Hölle geholt. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Dann, auf einmal, schaltet sich der Schalter an. Hä? Macht es diesen Klick, kennt ihr diesen Klick im Leben? Dann, aber dann ist es zu spät. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ. Aber zu spät. Diese Dhikra nützt jetzt nichts. Und dann sagt er, يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ. Hätte ich was? Guck mal, Koran, deswegen lernt Arabisch. Ja, leitani qaddamtu li hayati. Oh, hätte ich was für mein Leben vorbereitet. Das ist das Leben. Ja, leitani qaddamtu li hayati. Aber dann ist zu spät, liebe Geschwister. Und deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch in einem Hadith sahih, von zwei Sachen hat der Sohn Adam, wird der Sohn Adams nicht satt. Von zwei Sachen. Erste Sache, Talibul Ilm. Jemand, der nach Wissen strebt, hat nie genug vom Wissen. Deswegen sagt man, je mehr Wissen man hat, weiß man, dass man kein Wissen hat. Deswegen, wenn ihr jemand sieht, der denkt, der wäre was, wisst, der hat kein Wissen. Je mehr Wissen man hat, weiß man, dass man kein Wissen hat. Und deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hat nie genug vom Wissen, man lernt nie aus. Man ist immer nur am Lernen. Immer. Immer am Lernen. Und der zweite, man ist nie satt von der Dunya. Man hat nie genug von Dunya. Nie genug.